Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Another day has gone, another day has come. Wieder ist ein Tag vorbei und ein neuer hat begonnen. And we are at verse 17. Und wir sind bei Vers 17. In Philippians 2 from the Passion. In Philipper 2 in der Passion. But I will rejoice even if my life is poured out like a liquid offering to God over your sacrificial and surrendered lives of faith. Aber ich werde jubeln, selbst wenn mein Leben wie ein flüssiges Opfer für Gott über euer aufopferungs- und hingebungsvolles Glaubensleben ausgegossen wird. This seems to be a little bit a complicated scripture or verse, but actually it's not really. Das scheint ein etwas komplizierter Vers zu sein, aber das ist er eigentlich nicht wirklich. I tell you why. Ich sage dir warum. Because when he is talking about the life being poured out. Wenn er davon spricht, dass sein Leben ausgegossen wird. Here is what's happening. Passiert Folgendes. It actually, it's translated in another Bible translation as a drink offering. In anderen Bibeln wird es auch mit Trankopfer übersetzt. And I will explain to you what a drink offering is. Und ich werde dir erklären, was ein Trinkopfer ist. Because in the Old Testament there were a whole bunch of different offerings. We know that. Wie du weißt, gab es im Alten Testament zahlreiche verschiedene Opfer. So people brought offerings for sin, for transgression. Menschen brachten also für ihre Sünden und Verfehlungen Opfer dar. And these offerings were to have their sins forgiven. Und diese Opfer dienten dazu, dass ihre Sünden vergeben wurden. But then there was another offering. It was called the liquid offering or the drink offering. Aber es gab noch ein anderes Opfer, das sogenannte Trankopfer. That was not an offering to get anything from God. Das war kein Opfer, um etwas von Gott zu bekommen. Like you didn't bring the offering to get your sins forgiven. Auch nicht, um Sündenvergebung zu erhalten. You poured that drink offering, that wine, on top of the offering that you sacrificed to have sins forgiven. Man schüttete das Trankopfer, also den Wein, auf das Opfer, das zur Sündenvergebung dargebracht wurde. And that was, the Bible says, a beautiful savor, beautiful smell in the nostrils of God. Die Bibel sagt, dass das ein schöner Wohlgeruch für Gott war. It was like an offering of gratitude. Es war wie ein Opfer der Dankbarkeit. So you bring the lamb. Man brachte also das Lamm dar. Now you're so thankful that because God accepted your sacrifice, you now put on top of this offering that wine. Und weil man so dankbar war, dass Gott dieses Opfer annahm, goss man den Wein darüber. So look what Paul says. Also schau, was Paulus sagt. He said, my life is being poured out as such an offering. Er sagt, mein Leben wird wie solch ein Opfer ausgegossen. Over your sacrificial and surrendered lives of faith. Über euer aufopferungs- und hingebungsvolles Leben des Glaubens. So Paul is simply saying, Paulus sagt also einfach, that the people in Philippi, they responded to his message that he taught them. Dass die Leute in Philippi auf die Botschaft, die er verkündete, reagiert haben. They responded by living sacrificial lives of faith. Sie reagierten, indem sie aufopferungsvolle Leben im Glauben führten. By being surrendered to God. Und Gott hingegeben waren. And Paul is saying, I'm pouring my life on top of that, how you have sacrificially served God. Und Paulus sagt, ich gieße mein Leben darüber aus, wie aufopferungsvoll ihr Gott dient. So it was his own choice to pour out his life. Es war also seine eigene Entscheidung, sein Leben auszugießen. Do you know how many times I said to Jesus? Weißt du, wie oft ich zu Jesus sagte? Lord, I want to pour out my life. I just want to pour it out. Herr, ich möchte mein Leben ausschütten. Ich will es einfach ausgießen. Remember. Denk dran. Pouring out your life. Sein Leben auszugießen. Is a voluntary action that you choose to give as thankfulness. Ist freiwillig. Du entscheidest, das aus Dankbarkeit zu tun. And Paul didn't only do that because he was so thankful for what Jesus did for him. Und Paulus tat es nicht nur, weil er so dankbar war, was Jesus für ihn getan hat. Also how these people responded to when he preached them the gospel. Sondern auch wegen der Reaktion dieser Menschen auf seine Verkündigung des Evangeliums. He says, wow, when I see how you live a life of faith and sacrifice. Er sagt, wow, wenn ich sehe, wie ihr ein Leben im Glauben und in Aufopferung führt. And how you are serving God. und wie ihr Gott dient, I am so happy that I can pour out my life for you guys. Dann bin ich so glücklich, dass ich mein Leben für euch ausgieße. And then he says, dann sagt er, I am glad and I rejoice with you all. Ich bin glücklich und freue mich mit euch allen. So it was a great joy for Paul to pour out his life because they lived sacrificially too. Es war also eine große Freude für Paulus, sein Leben auszugießen, weil sie auch aufopferungsvoll lebten. You know, there is for me, there's something that is so precious. Für mich gibt es etwas sehr Kostbares. When I see people who God used me to touch through the teaching that he gave me. Wenn ich Menschen sehe, die durch die Lehren, die Gott mir gegeben hat, berührt wurden. And these people stop living selfish. Und diese Menschen aufhören, egoistisch zu leben. These people don't take the new covenant as an egocentric lifestyle. Diese Menschen den neuen Bund nicht als egozentrischen Lebensstil nutzen. But they respond now and they passionately serve Jesus. Sondern darauf reagieren und leidenschaftlich Jesus dienen. They live sacrificially to spread the good news of Jesus Christ. Die aufopferungsvoll leben, um die gute Nachricht von Jesus Christus zu verbreiten. When you go somewhere and you teach or you preach, they are hungry and desperate. Wenn die Leute dort, wo ich predige, hungrig und durstig sind. It is such an incredible joy and honor to pour out your life on those sacrifices of the people. Dann ist es so eine unfassbare Ehre und Freude, sein Leben über die Opfer dieser Menschen auszugießen. But then you minister to people. Aber dann dienst du Menschen. They take everything for granted. Die alles als selbstverständlich hinnehmen. They're not giving any sacrifice for Jesus. Die keinerlei Opfer für Jesus bringen. They live selfishly and just want to use you to get something out for them. Die egoistisch leben und einen nur benutzen wollen, um einen Vorteil davon zu haben. It is no joy to pour out your life for those people. Dann ist es keine Freude, sein Leben für diese Menschen auszugießen. They're spiritually lazy. Sie sind geistlich faul. So in those situations you just do what God wants you to do, but it's not joy. In solchen Situationen tust du einfach, was Gott von dir möchte, aber es ist keine Freude. But when you see people who respond to the message that God used you to share. Aber wenn du Menschen siehst, die auf die Botschaft reagieren, die du von Gott an sie weitergegeben hast. It is such an incredible joy to pour out your life on those people. Dann ist es eine riesige Freude, sein Leben über diesen Menschen auszugießen. So I'm very thankful. Ich bin sehr dankbar, that so many people that we teach, they actually grab it and sacrificially serve Jesus. Dass so viele Leute, die wir lehren, es wirklich ergreifen und aufopferungsvoll Jesus dienen. And I'm so glad to pour out my own life as a drink offering on top of the sacrifice of these people. Und ich freue mich so, mein eigenes Leben als Trinkopfer über das Opfer auszugießen, was diese Leute bringen. And then he finishes his thought in verse 18. Dann schließt den Gedanken in Vers 18 ab. For the same reason you all to be glad and rejoice with me. Und egal was mit mir geschieht, ihr sollt euch mit mir in ausgelassenem Jubel freuen. So basically he's saying, im Grunde sagt er, be glad with me, but I pour out my life because we together serve Jesus sacrificially. Freut euch mit mir, wenn ich mein Leben ausgieße, denn wir dienen Jesus zusammen aufopferungsvoll. Let's pour out our lives for our beloved bridegroom. Lasst uns unser Leben für unseren geliebten Bräutigam ausgießen. See you guys tomorrow. Bis morgen.